Jetzt bist du ja schon erwachsen. Auch vorsichtiger. Aber den Spieltrieb habe ich noch. Mit beiden Fingern popeln durch die Mütze bringt ungeheuren Spaß.